박봉주 포지센터 des Kabinetts der DVRK besuchte das Traktorenwerk Gumsung. Beim Rundgang durch verschiedene Orte des Werkes ermutigte er die Arbeiter bei ihrem aufopferungsvollen Einsatz. Anschließend gab es eine Beratung über die Frage der Serienproduktion koreanischer Traktoren. Dann besuchte er den Gabelstaplerbetrieb Sunchon und die Motorenzubehörfabrik Gangso.